WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Der junge Soldat Robert begeht Selbstmord, nachdem er vorzeitig aus einem Antiterror-Einsatz zurückgekehrt ist. Er ist vom Dach eines Hochhauses gesprungen. Seine Ex-Freundin Ina will wissen, was da passiert ist und befragt Jugendliche, die auch auf dem Dach waren. Und die verwickeln sich immer mehr in Widersprüche. Wer ist schuld an Roberts Tod und was hat sein Tod mit Ina, mit der Ex-Freundin, zu tun? Hast du einen Moment Zeit? Wieso? Wir können dort rüber, ins Café. Ich lade dich ein. Ich soll nicht mit Fremden mitgehen. Kannst du dich nicht erinnern? Ina. Ist über 2 Jahre her, also fast 3. Wir sind uns ein paar Mal bei den Eltern von Paul und Robert begegnet. Okay. Du erinnerst dich? Nicht so richtig. Ich möchte mit dir über Robert reden. Warst du überhaupt nicht mehr mit Rob zusammen? Lass uns kurz dort rüber gehen, bitte. Danke, kein Interesse. Und tschüss. Fabian! Fabian, warte, ich... Ah. Ist der wahnsinnig? Scheiße. Hallo, hallo! Der Idiot, der hält dich mal an! Ein Arschloch. Fabian, ist alles in Ordnung? Ja, alles okay. Komm mit. Komm, ich lade dich ein. Danke, ich habe selber Geld. Auf die Natur kann man nicht böse sein. Hörspiel von Andreas Jungwirth. Weißt du, was das ist? Soldat stürzt von Hochhausdach. Der Zeitungsartikel ist 2 Monate alt. Der 27-jährige Robert F. hat nach Rückkehr seines Antiterror-Einsatzes Selbstmord begangen. Ein halbes Jahr nachdem... Ich weiß das. Du warst auch auf dem Dach. Davon stand nirgendwo was. Ist vor den Augen von 4 Jugendlichen... Aber mein Name steht da nicht. Du kennst den Artikel? Klar kenne ich den. Hey, das ist kein Verhör. Ach, nicht? Ich habe mit Roberts Eltern gesprochen. Ich habe es versucht. Sie wollten sich nicht mit mir unterhalten, weil ich Robert damals im Stich gelassen habe. Sagen sie, habe ich aber nicht. Sagen aber alle. Wer, dein Freund Paul? Zum Beispiel. Sonst noch wer? Robert? Naja, Rob kann ja nichts mehr sagen. Es war aber nicht so. Ich habe ihn nicht im Stich gelassen, okay? Dann war es eben nicht so. Sonst noch was? Was ist das? Von Paul weiß ich, wer auf dem Dach war. Was hat Paul denn noch erzählt? Nichts. Nicht viel. Aha. Ich will einfach wissen, was passiert ist. Steht doch alles in dem Artikel. Die Polizei geht davon aus, die geht davon aus. Das heißt doch gar nichts. Ihr seid dabei gewesen. Du warst dabei. Und Paul und ein Andi, eine Cider. Ich will wissen, warum Robert das getan hat. Ich war darauf einfach nicht vorbereitet, dass er weg wollte. Für mindestens 1 Jahr in eine der gefährlichsten Gegenden der Welt. Ist doch Wahnsinn. Als Robert dann eines Abends sagte, so ganz ernsthaft, er muss mit mir reden... Da waren wir gerade 3 Jahre zusammen. Da habe ich gedacht, er macht mir einen Antrag, ganz offiziell und kitschig. Und erzähl mir was. Bitte, damit ich eine Vorstellung habe, was dort oben passiert ist. Okay. Ich stand mit dem Rücken zu Rob und habe die Tür im Blick gehabt, durch die man zurück ins Haus kommt. Paul hat in den Himmel gestarrt. Was Andi gemacht hat, weiß ich nicht mehr. Sad hat plötzlich aufgeschrien. Ich habe mich umgedreht, Rob war verschwunden. Zuerst habe ich überhaupt nichts kapiert. Durch die Tür kann er nicht weg sein, habe ich gedacht. Da stand ich ja. Seda hat mit einem total irren Gesicht ins Leere geschaut. Da wusste ich, was passiert ist. Ich bin vor an den Rand des Daches. Aber da lag keiner unten auf dem Asphalt. Tja, Rob konnte sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Und? Andis Vater hatte die Mülltonnen noch nicht zurück in den Müllraum gebracht. Rob ist 18 Stockwerke in die Tiefe gesegelt und in eine offene Mülltonne. Durch den Aufprall ist der Mechanismus, naja, der Deckel hat sich zugeschoben. Deshalb haben wir ihn nirgendwo gesehen. Ich frage mich, ob sie ihn da wieder rausgekratzt haben oder sie die Mülltonne als Sarg genommen haben. Ob er so begraben wurde, die Mülltonne mit ihm drin. Warum lachst du da? Die Mülltonne als Sarg, findest du das nicht lustig? Nein. Paul hat gesagt, dass Robert nach seiner Rückkehr zuerst bei seinen Eltern gewohnt hat. Dann wurde in der 18. Etage eine Wohnung frei und Robert ist nach oben gezogen, hat aber die Wohnung nicht mehr verlassen. Paul hat ihm das Essen vor die Tür gestellt und den Sack mit der Schmutzwäsche mit nach unten genommen. Reingelassen hat Robert seinen Bruder nie. Überhaupt niemanden. Aber dann geht er mit 4 Jugendlichen aufs Dach? Warum? Das hat Paul erzählt. Stimmt es nicht? Ich würde mich nicht so viel mit Paul unterhalten. Dafür siehst du einfach zu gut aus. Wie bitte? Im Ernst. Flirtest du jetzt mit mir? Bring ich dich aus dem Konzept? Hör auf damit. Ich bin fast doppelt so alt wie du. Ich schon. Ich war schon mal Rob drin. Dich hat er reingelassen und Paul nicht? War eigentlich ganz einfach. Wer ist da? Post! Für Robert Freitag. Von wem? Einschreiben. Ich brauche ihre Unterschrift. Was wollen die noch von mir? Hast du gesagt, von wem der Brief ist? Nein, es gab ja keinen. Aber er hat einen erwartet. Offenbar. Keine Ahnung, was sie wollen. Ich bin nur der Postbote. Hallo? Er muss gewusst haben, dass ich kein Postbote bin. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Was machst du hier? Hast du einen Postboten gesehen? Ein Postbote? Nee, da war niemand. Ja? Er war verwirrt. Auch erleichtert. Dass keine Post da war. Ich habe ihn nicht gefragt, aber ich denke ja. Er hat mich eine Weile lang angestarrt. Mehr durch mich hindurch. Und dann hat er gesagt... Nee, komm rein. Er hat nicht gefragt, was du wolltest? Zuerst nicht. Er hat mir sogar eine Cola serviert. Hat sich mir gegenübergesetzt und wir haben uns angestarrt. Das Fenster war offen. Straßenlärm von ganz weit unten. Ich habe kein Problem damit, jemandem in die Augen zu schauen. Meistens die anderen, die zuerst wegschauen. Aber Rob sah nicht weg. Und dann hat er doch gefragt. Also, was willst du? Ich habe ganz ruhig einen Schluck aus der Cola-Dose genommen und sie dann ganz langsam abgestellt. Ich hatte mir genau überlegt, was ich sagen werde. Du kennst nicht nur die Berichte aus dem Fernsehen, du warst dort. Vermisst du ihn? Wen soll ich vermissen? Na, den Krieg. Du hast keine Ahnung. Deshalb bin ich hier. Erklärst du es mir? Du warst der Postbote, oder? Du kleines Arschloch hast mich reingelegt. Der konzentriert sich jetzt, dachte ich. Atmet ruhig, 2-3 Mal flacher Atem, um mich dann mit einem zielsicheren Schlag zu töten. Ein tödlicher Schlag gegens Brustbein. Soldaten sind Mörder. Kennst du den Spruch? Hör auf die Geräusche von dort unten. Hör genau hin. Was hörst du? Es ist wie Meeresrauschen, oder was meinst du? Red ich nicht Deutsch! Klar, aber was... Meeresrauschen, Sonnenuntergang oder was? Vergiss es. Ich dachte, du bist nicht so ein Idiot wie mein Bruder. Du verstehst das, dachte ich. Von hier hört es sich wie Rauschen an. Aber wenn man runtergeht, dann sind es einfach Autos. Willst du dichter werden, oder? Es ist ein Dröhnen. Es hört sich bedrohlich ja, an. Ja, schon besser. Soll ich das Fenster zu? Das Fenster bleibt immer offen. Tag und Nacht. Okay. Egal, wie kalt oder heiß es ist. Merk dir das für die Zukunft. Hör hin. Dann hörst du die Botschaft. Wie lange vor Robs Tod war das? Ein paar Wochen. Er war gerade aus der Wohnung seiner Eltern nach oben gezogen. Die Botschaft lautet, bald ist hier Schluss mit Arbeiten, Fressen, Schlafen. Arbeiten, Fressen, Schlafen. Langweilig. Aber wenn Krieg kommt, dann gibt's Tote. Nur der Tod unterbricht diesen Kreislauf. Erst wenn es genug Tote gegeben hat, kann alles wieder von vorne anfangen. Arbeiten, Fressen, Schlafen. In Europa kann es keinen Krieg geben. Ja, lernt ihr das in der Schule, ja. Länder mit gleichen Währungen führen keine Kriege gegeneinander. Der Krieg wird nicht von außen kommen. Vielleicht beginnt er hier bei uns. Vielleicht in diesem Viertel. Vielleicht in dieser Straße. Vielleicht in diesem Haus. Vielleicht in diesem Stockwerk. Vielleicht in dieser Wohnung. Im Krieg merkst du, dass du wichtig bist. Da kapierst du, auf wen du dich verlassen kannst. Da weißt du, wer dein Freund ist. Im Krieg bist du nicht allein. Jeder weiß, was er zu tun hat. Im Krieg hat alles seine Ordnung. Und es ist egal, Wer deine Eltern sind, Villenbesitzer oder Chauffeur, egal. Jeder hat einen Kopf, Hände, Füße, ein Herz. Okay. Hast du Zigaretten? Was? Was war's? Zigaretten? Hier. Danke. Das nächste Mal bringst du mir 2 Stangen mit. Aber die blauen. Du rauchst? Manchmal. Woran denkst du? Dass ich nicht gerne in einem Hochhaus wohnen würde. Wie in der Legebatterie. Dass ich die Villa meiner Eltern ganz okay finde. Ich will auch nicht eine Putzfrau und einen Fahrer als Eltern. Ich find's total okay, dass meine Eltern einen Fahrer und eine Putzfrau haben. Auch so fett wie Paul will ich nicht sein. Ich will einfach... Ich hab's kapiert. Okay. Hat Robert dir erzählt, warum er früher vom Einsatz zurückgekommen ist und nicht das ganze Jahr geblieben ist? Steht auch in der Zeitung. 2 Sätze. Und nur, dass er früher zurück... Egal, vielleicht weiß Paul was. Paul kann dir auch nicht mehr sagen als ich. Dann sag du's mir. Und hör auf, mich so anzusehen. Bevor Rob in den 18. gezogen ist, hat er bei seinen Eltern und Paul in seinem alten Zimmer gehaust. Damals ging er auch manchmal noch raus. Fabi, lass mal lieber. Mein Bruder kann gleich wieder hier sein. Wenn er uns erwischt, dann überleben wir das nicht. Hab's gleich. Eine Minute noch. So einfach knackst du das Passwort? Ich komm da so rein. So, und... Bingo. Und? Was habe ich gesagt? Was hast du erwartet? Fotos. Voll krasse Fotos, die sie im Fernsehen nicht zeigen. Und, was habt ihr gefunden? Frag Paul. Jetzt soll ich doch mit ihm reden? Weil ich dir helfen will. Ach ja? Aha. Und wenn er nicht reden will? Warum sollte er nicht wollen? Weil du seinen großen Bruder im Stich gelassen hast? Warum hast du ihr gesagt, dass ich auf dem Dach war? Sie hat mich ewig gelöchert. Irgendwas musste ich ja sagen. Super. Aber mehr sag ich nicht. Nein, du redest mit ihr. Sonst glaubt sie, es gibt irgendein Geheimnis und hört nie auf zu fragen. Okay. Wie heißt sie eigentlich mit Familiennamen? Weber, wieso? Ina Weber ist ein Streber, hat Rob immer gesagt, weil sie Lehrerin war. Du sagst einfach nur das, was auch die Polizei weiß. Und du bist dafür verantwortlich, dass das Hausmeistersöhnchen und seine Freundin nichts Falsches sagen, wenn sie bei denen aufschlägt. Seda ist mit ihren Eltern zurück in den Libanon, aber mit Andi rede ich. Ich verlasse mich auf dich. Aber wenn Andi nicht tut, was ich sage? Machst du Druck. Dir wird schon was einfallen. Sonst mache ich dich fertig, verstanden? Bist du traurig? Klar bist du traurig. Auch nach 2 Monaten ist man traurig. Ich bin auch traurig. Und wütend, aber vor allem traurig. Warum bist du damals nicht mehr gekommen? Robert und ich haben nächtelang gestritten. Schließlich habe ich gesagt, ich oder der Einsatz. Er hat sich entschieden. Nicht für mich. Was willst du trinken? Ich lade dich ein. Cola oder so. Sagt dir niemand, dass du dich gesund ernähren solltest? Fabian und du, ihr seid noch Freunde? Naja, ich kenne ihn halt schon immer. Das ist kein Grund. Schon als Baby hat meine Mutter mich in die Villa mitgeschleppt, wenn sie dort geputzt hat. Mein Vater kutschiert seinen Vater durch die Gegend. Und Andi? Hast du mit ihm geredet? Noch nicht. Andi kann man nicht ernst nehmen. Der hat immer nur irgendwelche Theorien, den Ding kann man echt nicht ernst nehmen. Warst du eifersüchtig, weil Robert Fabian in die Wohnung gelassen hat? Letztes Mal hast du gesagt, er hat niemand reingelassen. Aber Fabian hatte. Okay. Nächste Frage. Was für Fotos habt ihr auf Roberts Computer gefunden? Er hat ein Foto von dir als Desktop-Bild. Wirklich? Und seine Festplatte war mit Bildern aus der Zeit von seinem Einsatz vollgestopft. Aber nur Landschaften und so, Berge, nirgends Bäume, Straßen fast ohne Autos. Und wenn, dann Schrotthaufen am Straßenrand. Kinder in so dreckigen Klamotten mit großen Augen, als hätten sie noch nie eine Kamera oder so jemanden wie Rob gesehen. Aber nichts Krasses. Eher so, ja, die Fotos hätte man sofort in irgendwelchen Magazinen veröffentlichen können. Voll krass schöne Bilder aus dem Krieg. Ich sehe durch die Kamera besser als mit meinen eigenen Augen, hat Robert mal zu mir gesagt. Rob. Was? Du sagst andauernd Robert, wie meine Mutter nach seiner Rückkehr. Vorher hat er immer nur Rob geheißen und plötzlich hat sie ihn Robert genannt, als wäre er jetzt ein anderer als vorher. Was machen die mit dir? Mästen die dich? Ja, Ich verdau nicht richtig. Aha. Ist das eine Krankheit? Weiß ich nicht. Noch einen anderen Schaden? Weiß ich nicht. Ich krieg in geschlossenen Räumen Schweiß und Panik und so. Komm mal mit. Rob stand vom Sofa auf, packte mich im Nacken und schob mich aus der Wohnung und in den Lift. Tür zu. Er drückte auf K. Ein paar Sekunden später war ich klatschnass. Im Keller schickte er den Fahrstuhl zurück in die 18. Ich musste den Knopf drücken. Wir sind hoch, zu Fuß durchs Treppenhaus. Gehen war nicht angesagt. Wenn ich langsamer wurde, dann klatschte Robs Hand gegen meinen Hinterkopf. Come on, Soldier. Nur wer sich quält, feiert Erfolge. Oben angekommen, stand der Lift schon bereit. Abwärts. Schweiß. Panik. Bei der 4. Fahrt nach unten hielt der Aufzug in der 7. Hi. Paul. Fahrt ihr in den Keller? Geht dir nichts an, okay? Du siehst total fertig aus, Paul. Geht dich auch nichts an. Ich hab mit ihm geredet. Hm. Red mit mir. Der soll nicht Lift fahren. Sagt wer? Wegen seiner Platzangst. Erdgeschoss. Musst ihr nicht raus? Schon. Dann verschwinde. Aber der soll echt nicht Lift fahren. Weiß das ganze verdammte Haus, dass ich einen debilen Bruder hab. Einmal ging es noch nach oben. Dann dachte ich, es reißt meine Lunge in Fetzen. Und ich war eine Woche krank. Ein paar Tage später wurde die Wohnung im 18. frei und mein Vater hat mit Andys Vater gesprochen und die haben was gedreht und Rob ist hochgezogen. Warst du froh? Weiß nicht. Was sagen deine Eltern eigentlich, warum Robert sich umgebracht hat? Nicht viel. Haben sie nie gesagt, dass seine frühe Rückkehr etwas mit dieser toten Familie zu tun hatte? Davon weiß ich nichts. Das war in allen Medien. Es war genau in der Gegend passiert, wo Robert stationiert war. Davon weiß ich nichts. Wer ist da? Saida, aus dem 7. Stock. Kann ich deinen Vater sprechen? Nein. Kannst du trotzdem aufmachen? Was willst du? Mach doch einfach auf. Hi. Vielleicht weißt du ja, wie viele Leute in diesem Haus wohnen. Mein Vater sagt, das Problem ist, dass bei den Armen mal ganze Horden in einer Wohnung sind. Also bei uns leben nur 3. Ja, genau das ist es, was alle behaupten, sagt mein Vater. Stimmt. In Wahrheit leben bei uns 27 Menschen und 31 Kamele auf 58 Quadratmetern. Hm. Tja. Wofür fragst du das überhaupt? Wir planen einen Anschlag und wollen wissen, wie viele Leute krepieren, wenn das Haus in die Luft fliegt. Hast du es jetzt geglaubt? Andi oder Andreas? Andi. Eigentlich soll ich nicht mit dir reden. Wer sagt das? Fabi? Paul? Seine Eltern? Sonst irgendjemand aus eurem Haus? Paul hat gesagt, ich soll nicht mit dir reden. Mhm. Er hat gesagt, weil es sein Bruder war, darf nur er. Aber Paul ist mir egal. Und ich habe eine Theorie, die hat die Polizei damals nicht interessiert. Willst du sie hören? Na los. Wenn ich auf dem Dach gewesen bin, habe ich immer gedacht, wenn ich springen würde, würde ich nicht fallen, sondern fliegen. Selbst wenn ich fallen wollte. Manchmal war ich so sehr davon überzeugt, dass ich fliegen würde, dass ich es fast ausprobiert hätte. Ich meine, könnte doch sein, Rob wollte das auch. Fliegen ausprobieren. Und konnte es eben nicht. Das ist eine Theorie. Aber könnte doch sein. Ja. Hast du Kontakt zu Saida? Ja. Seit sie wieder in Beirut wohnt, haben wir ein paar Mal bei Snapchat geredet, aber dann war sie immer off. Manchmal zoome ich mich bei Google Maps in die Straßen von Beirut und stelle mir vor, Saida ist da irgendwo. Ihre Mutter wollte zurück. Ihr Vater nicht. Saida auch nicht. Vielleicht ist es trotzdem besser. meine, manchmal hat man vor was Angst und dann ist es viel besser als gedacht. Hatte Saida Angst davor, in den Libanon zurückzugehen? Hallo? Würdest du in ein arabisches Land gehen wollen? Ich weiß nicht, ich habe nie darüber nachgedacht. Aber wenn kein Krieg ist, einfach dort leben? Ich könnte da vielleicht wieder unterrichten, warum nicht? Du? Was gibt's? 432. Was? Leute wohnen in unserem Haus, zumindest offiziell. Okay, danke. Noch was? Darf ich reinkommen? Kamele reiten? Ist ein Spiel. Was denn für ein Spiel? Erkläre ich dir, wenn ich drin bin. Hey! 17. Ist die 17. Wohnung, in der ich in unserem Haus war. Das ist das Spiel? Ja. Und gegen wen spielst du? Gegen niemand. Wenn ich in 172 Wohnungen gewesen bin, bin ich fertig. Aha. Ja. Was? Bist du das auf dem Foto? Mein großer Bruder Abdu. Sieht aber jünger aus. Ist vielleicht ein altes Foto. Ist er schon ausgezogen? Wieso? Na, wenn nicht, hat mein Vater doch recht. Du hast gesagt, nur 3 leben bei euch. Du solltest echt weniger auf deinen Vater hören. Abdu war schon tot, bevor ich geboren wurde. Dann hast du nie einen großen Bruder gehabt. Aber alle reden ständig über ihn. Du auch. Bist zum ersten Mal hier und es dauert keine 2 Minuten. Darauf habe ich echt keinen Bock mehr. Dann tu das Foto weg. Was? Meine Eltern flippen aus, wenn das nicht mehr da ist. Es ist das Einzige, das nicht verbrannt ist. Wie? Meine Mutter hat nie aufgehört, auf die böse zu sein, die Abdu getötet haben. Mein Vater sagt, andauerndes Böse sein macht einen Menschen kaputt. Meine Mutter sagt, wenn sie aufhört, böse zu sein, entschuldigt das Abdus Mörder. Na ja. Mein Vater ist dafür, dass sie ihnen verzeiht, weil indem meine Mutter sich kaputt macht, ist das so, als würde die Bombe immer noch Unheil anrichten. Interessante Theorie. Wenn das Haus durch ein Erdbeben eingestürzt wäre, dann wäre die Natur schuld, sagt meine Mutter. Aber auf die Natur kann man nicht böse sein. Wie man auf Menschen böse sein kann, die eine Autobombe bauen und sie zum Explodieren bringen. Weil die Natur nichts dafür kann, dass sie ist, wie sie ist. Im Gegensatz zu Menschen. Wahnsinn! Das sieht aus wie bei Google Maps, nur dass sich die Autos bewegen. Das ist der Beweis. Für was? Dass ich eine Kopie des Schlüssels für das Dach gemacht habe, ist der Beweis, dass ich nicht nur auf meinen Vater höre. Bist du oft hier oben? Nimmst du es zurück, dass ich immer nur auf meinen Vater höre? Ich nehme es zurück. In welche Richtung ist es mit deinem Bruder passiert? Wir fliegen jeden Sommer hin. In diese Richtung. Immer geradeaus. Ich fliege oft im Traum. Ich auch. In den Libanon zu meinen Großeltern. Ich nie so rum. Bewegst du die Arme oder fliegst du ohne die Arme zu bewegen? Mit. Ich ohne. Ich flatter immer so. Ich schieße herum wie so eine Rakete. So. Ja, und steuere alles mit meinen Gedanken. Was? Darf ich nicht schauen? Doch, schon. Meine Eltern haben gestritten. Deshalb wollte ich wissen, wie viele Leute in unserem Haus wohnen. Darüber haben die gestritten? Nein, über Möbel. Meine Mutter mag nicht viele Möbel. Weil wenn wir wieder in den Libanon zurückgehen, müssen wir nicht viel zurücklassen. Geht ihr weg? Man weiß nie, ob im Libanon Krieg kommt. Meine Mutter meint, wenn Krieg ist, ist es besser, bei den Verwandten zu sein. Mein Vater sagt, wenn Krieg ist, ist es besser, nicht dort zu sein, wo Bomben fallen. Stimmt doch. Ja, aber ach, ich mag nicht, wenn sie so reden. Also stelle ich mitten in ihrem Gequatsche eine Frage, zum Beispiel gestern, wie viele Leute in unserem Haus wohnen. Mein Vater hat sofort verstanden, dass ich das nur wissen will, damit und? Sie aufhören. Ey, was? Hast du mich jetzt fotografiert? Ja. Lösch es wieder. Nein. Willst du ein Bild von Saida sehen? Ja. Hier. Sie ist hübsch. Extrem hübsch. Ja, ist sie. Vor allem ihre Augen. Die schauen einen so an, als würden sie alles sehen, auch was man denkt. Hast du es wirklich gelöscht? Klar. Also nicht. Nein, wirklich, ich hab's gelöscht. Ich bin keine Idiotin. Und wenn ich es doch nicht gelöscht habe? Verzeihe ich dir das nie. Okay, es ist weg. Ich vertraue dir. Und dieses Spiel mit den Wohnungen, wenn du nochmals bei Null anfängst, trete ich gegen dich an. Aber mit einer neuen Regel, als Beweis, dass man in einer Wohnung war, muss man ein Foto machen. Und dann haben wir gespielt und uns immer wieder auf dem Dach getroffen, um uns die Fotos des anderen anzusehen. Und eines Tages habe ich vergessen, die Tür abzuschließen. Und plötzlich war da jemand. Und im ersten Augenblick habe ich gedacht, das ist mein Vater. Da ging mir der Arsch auf Grundeis. Aber es waren Paul, Rob und dieser Fabi. Naja, und dann ist Rob plötzlich in die Tiefe gesprungen. Wie viel Zeit ist zwischen dem Zeitpunkt, dass die drei aufgetaucht sind? Und ungefähr ein paar Minuten? Oder habt ihr noch miteinander geredet? Eher Sekunden. Ich muss jetzt los. Okay. Hier meine Nummer. Wenn dir noch was einfällt, dann... Im Fernsehen geben die Polizisten den Leuten auch immer Karten und sagen, wenn ihnen noch was einfällt. Ja, aber ich bin keine Polizistin. Eine Terrorzelle hieß es. Aber wir hätten uns nicht darauf verlassen dürfen. Es war nur eine fünfköpfige Familie. Eine verdammt normale Familie beim Abendessen. Scheiße. Alle tot. Wir hätten uns nicht darauf verlassen dürfen. Vater, Mutter, drei Kinder, zwei Jungs, ein Mädchen, ganz normale Bauern. Wir hätten uns einfach nicht darauf verlassen dürfen. Verstehst du? Einer dieser Fehler, die im Krieg eben passieren. Man bekommt einen Monat frei zum Heimfahren. Nimm dich raus aus der Scheiße, heißt es. In einem Monat wächst Gras über die Sache. Verstehst du? Ob du verstehst? Sicher. Dann sag ja. Ja. Es wuchs kein Gras. Es blieb eine Wüste. Die Sache schlug riesige Wellen. Alle berichteten darüber. Die Infos waren von den Amerikanern gekommen. Das interessierte aber niemand. Die Schuldigen waren wir. In den Foren gab jeder linke Idiot seinen Senf dazu. Du, keiner von denen hatte auch nur einen Funken Ahnung, wie das ist, dort im Krieg. Diesmal durfte niemand nach Hause. Zu gefährlich. Niemand wollte für die Sicherheit auf dem Weg zum Flughafen garantieren. Also hockten wir tagelang sinnlos herum. Nach 3-4 Tagen fing es an, dass ich nachts von dieser Familie träumte. Anfangs hatten die Leute keine Gesichter. Es waren einfach nur 5 Gestalten. Aber jede Nacht wurden ihre Gesichter eine Spur deutlicher. Nach einer Woche wusste ich ganz genau, wie sie aussahen. Ich begegnete ihnen, ich kannte sie. Ich redete im Traum mit ihnen. Sie erzählten mir, wie das... sie noch lebten, wie schön das war, wie glücklich sie waren, welche Pläne sie hatten, wollte ich nicht hören, aber sie quasselten die ganze Zeit. Also schlief ich nicht mehr. Ich versuchte, wach zu bleiben. Ich wollte mit den anderen reden, die auch dabei waren. Alle sagten, denk nicht daran. Wir denken auch nicht daran. Ich dachte die ganze Zeit daran. Dann bin ich irgendwann beim Essen ausgerastet. Hab rumgeschrien, einfach nur geschrien. Ohne was zu sagen. Was denn auch? Danach sollte ich weg. Nach Hause. Nicht wiederkommen. 6 Wochen nach der Sache fuhren wir nachts zum Flughafen und... Und was? Und was und was? Und? Nichts. Hey. Shit, du schon wieder. Hab ich dich erschreckt? Verfolgst du mich? Ich hab dich beobachtet. Und? Was hast du gesehen? Jemanden, der in Gedanken ist. Und, was denkt er? Sag du es mir. Du hast mit Paul geredet. Danke. Für dich tue ich doch alles. Warum willst du unbedingt witzig sein? Ja, findest du mich witzig? Nicht besonders. Und findest du es eigentlich witzig, einfach ein Kind zu vergessen? Ach, hör doch auf. Ich habe Ina Weber gegoogelt. Eine Lehrerin, die ein Kind vergisst. Die Zeitungen haben total übertrieben. Das Kind war nie wirklich in Gefahr. Du unterrichtest nicht mehr. Darf ich dich trotzdem noch was fragen? Du darfst mich alles fragen. Auf dem Desktop von Roberts Computer, da war ein Bild von mir. Wenn du bei ihm warst, hat Robert mich mal erwähnt? 3 Tage, nachdem ich zu Hause war, fingen die Anrufe an. Es war eine weibliche Stimme. Sie sagte, Ina. Ich bin Ina. Sie sagte, dass sie Ina heißt. Aber ich weiß, das war nicht Ina. Ich kenne doch Inas Stimme. Ina klingt komplett anders. Da hat sich jemand als Ina ausgegeben, verstehst du? Ja, ja, natürlich. Ich weiß nicht, was die von mir will. Das hat er gesagt. Woher hast du gewusst, dass er zurück ist? Ich wusste, wo Roberts Camp war. Und als das mit dieser toten Familie in den Medien hochgekocht ist, da hatte ich einfach ein Scheißgefühl. Aber ich habe gewartet. Und irgendwann habe ich ihn dann doch angerufen. Er hat aufgelegt, ich angerufen, er aufgelegt. Aber es hat mich nicht mehr losgelassen. Deshalb war ich auch nicht konzentriert. Als das mit den Schülern passiert ist, ich habe einfach vergessen, sie durchzuzählen, als wir aus der U-Bahn gestiegen sind. Hat Robert dir von dieser toten Familie erzählt? Vater, Mutter, 2 Jungs, 1 Mädchen und 3 Kühe. Stell das Essen ab und verschwinde! Lass mich rein, Rob. Hau ab! Und nimm die Schmutzwäsche mit! Aber Mutter soll sich nicht wieder 3 Tage Zeit lassen. Und sag ihr, ich hab diese Nudelscheiße satt. Ich will Fleisch. Ich hätte nicht wütend auf meinen Bruder sein dürfen. Warum nicht? Er hat dich nicht gut behandelt. Du hättest da nicht mehr hoch müssen. Du hättest das Essen in den Müll kippen können. Ja, das ging irgendwie nicht. Das war komisch. Das war wie... Wie wenn man verliebt ist und das Mädchen liebt einen nicht? Es kapiert einfach nicht, was man meint? Du warst noch nie verliebt? Das weiß ich nicht. Was? Weil du denkst, die Mädchen stehen in der Regel nicht auf so Jungs wie dich? Eher auf so Typen wie Fabi? Die sportlich sind und deren Eltern eine Villa haben und deren Mutter eine Putzfrau und der Vater ein Chauffeur? Na, Schwachsinn. Aber du irrst dich. Du bist nicht schlechter als Fabi. Ich finde dich viel sympathischer. Und wenn Robert Rob dich nicht reingelassen hat, dann lag das nicht an dir. Ich weiß nicht. Lass dir nichts einreden, Paul. Ja. Gut, das wollte ich dir noch sagen und jetzt lasse ich dich in Frieden. Meine Fragerei bringt ja nichts. Rob ist tot und... Nein, warte. Paul, es gibt nichts, was Rob wieder lebendig machen kann. Aber es war gar nicht so. Also... Es war nicht so, dass Rob mich nicht auch reingelassen hätte. Essen! Stell es ab und verschwinde! Da ist keine Schmutzwäsche zum Mitnehmen. Ab! Mach auf, Rob, ich will mit Fabi reden. Mit wem? Ich habe gesehen, dass du Fabi in die Wohnung gelassen hast. Und plötzlich macht er dir die Tür auf. Ja, und dann sind wir aufs Dach. Und wie lange warst du da drin, bis ihr aufs Dach gegangen seid? Ein paar Stunden. Ein paar Stunden? Naja, wir haben gequatscht und so, war ganz gemütlich. Warst du vorher schon mal auf dem Dach? Wollte ich, ja, aber war immer abgesperrt. Okay. Rob sagt, lass uns aufs Dach gehen, oder wie? Und was wollte er da? Wegen der schönen Aussicht und so. Ha. Rob sagt, lass uns aufs Dach gehen wegen der schönen Aussicht. Und dann war da auch noch zufällig offen, obwohl sonst immer zugesperrt war. Und da waren Andi und Zaida und kaum seid ihr auf dem Dach, ist Rob runtergesprungen. War es so? Naja, er... Er ist nicht gleich hinunter. Wir waren etwa so eine Stunde auf... Ach, ich dachte erst gleich. Naja, wenn Fabi das sagt, dann erinnere ich mich auch vielleicht falsch. Nicht Fabi. Andi? Rob hat dich zum ersten Mal in die Wohnung gelassen und wenig später bringt er sich um. Wie denn jetzt? Ihr verschweigt mir doch die ganze Zeit was. Eure Geschichten passen hinten und vorne nicht zusammen. Fabi erzählt das, Andi erzählt das. Du willst nicht, dass ich mit Andi rede? Was soll das? Paul, hilf mir! Dann kann ich dir auch helfen. Wovor hast du Angst? Naja, wegen... Wegen was, Paul? Wegen der Waffe von Fabis Vater. Fabi darf auf keinen Fall erfahren, dass du das von mir weißt. Fabis ja? Vater hat Waffen? Ja, im Schrank, in seinem Büro. Hier, Du musst ja mittlerweile ein ganzes Zigarettenlager haben. Leg die Sachen einfach auf den Tisch. Gehst du nachts runter und vertickst die? Und, wenn? Und, die Waffe? Reiß das Maul auf. Sein Vater hätte ein ganzes Waffenlager zu Hause. Und dann? Sorry, ich komm da nicht ran. Gilt nicht, Soldier! Ich brauch so ein Ding, und zwar morgen. Lass dir was einfallen. Das sind Sicherheitsschlösser, das ist alles alarmgesichert. Außerdem, das ist... Flaschen aus der Bar meines Vaters sind halt was anderes. Erinnerst du dich daran, was ich dir über den Krieg erklärt habe? Wenn ich mich nicht auf dich verlassen kann, bist du mein Feind. Ich mach dich fertig, wenn du mir diese Knarre nicht bringst. Wenn ich sie dir bringe, macht mein Vater mich fertig. Jammer nicht! So ist dir aus. Ruhig. Kein Ton. Essen! Stell es ab und verschwinde! Da ist keine Schmutzflasche zum Mitnehmen. Hau ab! Mach auf, Rob, ich will mit Fabi reden. Mit wem? Ich hab gesehen, dass du Fabi in die Wohnung gelassen hast. Noch da? Aus dem Schrank im Büro deines Vaters ist eine Pistole verschwunden. Hallo? Und wenn es so wäre, was hat das mit mir zu tun? Fabi, ich will endlich wissen, was da los war. Wenn du mir nicht die ganze Wahrheit sagst, dann werde ich mit deinem Vater reden und ich dann... Ich finde, jemand, der einen Schüler einfach in der U-Bahn vergisst, sollte einfach die Klappe halten. Blöd, Mann. Du bist ja noch fetter geworden. Du wolltest hier nicht mehr herkommen. Was soll ich machen? Du hast mit der Tussi über die Waffe geredet. Sie hat nicht gesagt, dass sie es von dir weiß. Aber sie hat gesagt, aus dem Schrank im Büro deines Vaters. Entweder sie weiß es von meinem Vater oder von dir. Lass mich los. Lass los, Fabi. Da willst du mich jetzt auch umbringen. Ich hab ihn nicht umgebracht. Das weißt du ganz genau. Und wir haben uns geschworen. Wir haben geschworen, nicht darüber zu reden. Und dann muss nur so eine dämliche Tussi kommen, die irgendeinen Scheiß erzählt und du redest wie ein Wasserfall. Du hast mit ihr über Robs Computer geredet. So ein Unterschied, in einem Computer zu schnüffeln, in dem man dann ohnehin nur Scheiße findet oder gleich eine Waffe zu besorgen. Lass mich los. Hau ab, lass mich los. Hau ab, lass mich los, hau ab, lass mich los, Schwachkopf! Ich hab dir deinen Schwachkopf mal gerettet, schon vergessen? Ich hab durch die Tür gehört, worüber du mit Rob geredet hast. Und jetzt freust du dich, dass ich im Arsch bin. Wofür braucht mein Bruder die Waffe? Er hat Angst. Mein Bruder hat noch nie vor irgendwas Angst gehabt. Jetzt schon. Wovor? Dass Krieg kommt. Hier. Bei uns. Das hat er gesagt? Denkst du das auch? Es reicht, wenn dein Bruder es denkt. Dein Vater fährt morgen für 2 Wochen weg. Kann schon sein. Er braucht dann meinen Vater nicht als Fahrer. Und? Ändert das was? Mein Vater hat den Sicherheitsschlüssel für eure Firma. Wenn du mit diesem Schlüssel aufsperrst, dann geht der Alarm nicht los. Wenn mein Vater frei hat, dann komme ich da vielleicht ran. Aber mein Alter ist nur 2 Wochen weg. Ja, bis dahin muss die Waffe eben wieder zurück. Tolle Idee. Und dann bin ich erledigt. Und wenn ich dir den Schlüssel besorgt habe und du die Waffe hast, dann sorgst du dafür, dass ich zu Rob in die Wohnung komme. Ich träume jetzt jede Nacht, dass das Haus über mir zusammenfällt. Ich überlebe in einem Hohlraum. Ich spüre in meinen Lungen, wie die Luft immer weniger wird. Gott sei Dank habe ich die Stange unter meinem Bett. Nach 723 Schlägen kann ich die Spürhunde hören. Und deshalb wolltest du mich sehen? Naja, im Fernsehen rufen die, die von den Polizisten eine Karte kriegen, dann immer irgendwann an, weil ihnen noch irgendwas einfällt. Okay, du hast also eine neue Theorie. Ja. Und alles, was du mir bisher erzählt hast? 12. 3. Wie viele haben dich nicht reingelassen? 15. So viele? Wie viele dich nicht? 2. Klar, weil meine Eltern Araber sind. Die haben Schiss vor dir und deinen Kamelen. Oh, was? Du hast echt keine Ahnung, wie viele Leute mich doof anschauen, wenn ich den Mund aufmache und astreines Deutsch rede. Wolltest du nur mit mir spielen, um mir zu beweisen, dass dich alle hassen? Ich wollte mit dir spielen, weil du nett bist. Weil du mich mit aufs Dach genommen hast. Weil du mir erzählt hast, wie du fliegst. Und weil du ein Foto von mir gemacht hast. Gibst du auf oder spiel mir weiter? Natürlich spielen wir weiter. Aber hat das Ganze auch irgendwas mit Robert zu tun? Warte ab. Du hättest es ohne meinen fetten Bruder nicht hingekriegt. Wahrscheinlich nicht. Fabi muss dir ziemlich dankbar sein. Muss er nicht. Und du hast, was du wolltest. Ich gehe jetzt. Du bleibst. Paul, nimm sie. Was soll ich damit? Nehmen! Du bist mein Bruder. Wir sind aus demselben Fleisch und Blut. Ich vertraue dir. Du machst keinen Scheiß damit. Jetzt nimm sie schon! Wie fühlt sich das an? Ich weiß nicht. Ziemlich schwer. Jetzt richte sie auf deinen Freund. Mach schon. Das machst du nicht, Paul. Natürlich macht er das. Was soll das? Du hast... Sprich dich aus. Du hast gesagt, dass... Krieg kommt. Und jetzt so ein Scheiß. Richte sie doch auf deinen Bruder. Bruder oder Freund, Paul? Nimm sie wieder, Rob, bitte. Nein, behalt sie. Im Krieg musst du zwischen Freund und Feind unterscheiden können. Hände hoch. Nein, richtig entschieden. Und jetzt sag deinem Freund, er soll sich da drüben an die Wand stellen. Stell dich da drüben an die Wand. Und jetzt sag ihm, man bringt nicht einfach einen zweiten mit, wenn man alleine kommen soll. Paul. Man bringt nicht einfach einen zweiten mit, wenn man alleine kommen soll. Sehr gut. Und jetzt kannst du von ihm verlangen, was du willst. Was denn? Wie, was denn? Fällt dir nichts ein, oder? Nee. Ich erzähle euch eine Geschichte. Es gab mal eine Familie. Vater, Mutter und drei Kinder. Ein Mädchen und zwei Jungs. Und für jedes Kind eine Kuh. Also, wie viel Kühe? Wie viel Kühe? Drei. Drei. Die Kühe wollten einfach nur fressen und saufen. Das Mädchen wollte einen schönen Jungen heiraten. Einen Jungen, den es liebt. Der Ältere der beiden Jungen wollte Bauer werden, wie sein Vater. Der Jüngere der beiden wollte in die Stadt und Lehrer werden. Der Vater wollte eine Kuh schlachten und das Fleisch verkaufen. Und die Mutter wollte irgendwann mal eine Reise machen durch viele Länder. Sie alle vertrauten darauf, dass in Zukunft diese Dinge passieren würden. Aber sie passierten nicht. Sie können nicht mehr passieren, weil alle tot sind. Aus der Traum und aus die Geschichte. Das ist doch eine traurige Geschichte, oder? Ja? Ja? Einfach nur ja? Fällt dir nichts anderes ein? Das ist eine traurige Geschichte. Das habe ich schon gesagt. Ah, habt ihr noch wen eingeladen? Ich nicht. Gib mir die Pistole. Und setz dich da hin. Und du, Fabi, kommst mit. Wer ist da? Saida. Aus dem 7. Stock. Ich will Sie was fragen. Nur ganz kurz, machen Sie auf, bitte. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen. Fabi stand vor uns. Weiß wie die Wand, als hätte er dem Toten in die Augen gesehen. Merkwürdig dicht hinter ihm Pauls Bruder. Dürfen wir rein? Nur einen Schritt. Dann sind wir wieder weg. Wenn wir beide zusammen in die Wohnung kämen, hätten wir gar kein Foto gebraucht als Beweis. Warte mal, ich kenne dich. Aber Saida hatte gleich ihr Handy rausgefischt. Au! Sag mal, spinnst du? Und sofort hatte Pauls Bruder ihr Handgelenk gepackt. Kannst du mich loslassen? Ich wohne hier im Haus. Ah, du bist erst im Lift. Du wusstest, dass ich einen debilen Bruder habe. Stimmt. Sag ihm einen schönen Gruß von mir. Au, Mann, aua! Kannst ihm selber ausrichten. Mach die Tür zu. Tut, was er sagt. Saida wollte protestieren, aber als Rob eine Waffe Fabi an die Schläfe setzte, ging ihr Mund zwar auf, aber nicht wieder zu. Wenn ihr nicht tut, was ich sage... Paul saß im Wohnzimmer auf dem Sofa. Okay, hockt euch zu Paul. Er starrt, wie tot. Hinhocken. Aber mit offenen Augen. Hockt euch zu Paul. Alle starrten mir Rob an. Er marschierte im Zimmer auf und jetzt ab, redete. Und dabei fuchtelte er die ganze Zeit mit der Waffe herum. Aufs Sofa springen. Er redete, aber ich habe irgendwie nichts mitgekriegt. Jetzt hinsetzen. Er brüllte Befehle. Aufs Sofa springen und hinsetzen. Er sagte, wir sind eine Armee. Wir seien die Chance für unser Land. Ruhe, Arschlöcher! Ich kann mich nicht konzentrieren. Und ich muss mich konzentrieren. Es geht hier schließlich ums Ganze. Ich muss los. Meine Eltern warten mit Essen auf mich. Also gib mir jetzt mein Handy zurück. Setz dich. Setz dich. Plötzlich griff er mit der Linken unter die Tischplatte. Alles flog quer durch das Zimmer. Ist das nicht urkomisch? Rob lachte, brach mittendrin ab und war plötzlich total freundlich. Als gäbe es keine Waffe, die uns dazu zwingt, zu machen, was er will. Alles gut, keine Sorge. Als wären wir Freunde. Der große Bruder, der auf uns aufpasst. Ihr wisst gar nicht, wie stolz ich auf euch bin. Keiner von euch gibt einen Ton von sich. Sonst kill ich den da. Er zeigte auf Fabi. Einer für alle, alle für einen. Okay, ihr habt's verstanden. Hallo? Wer ist da? Ina? Wozu willst du wissen, welches Datum heute ist? Wozu wolltest du das wissen? Ich dachte, wenn ich mich an dem Tag melde, redet er vielleicht mit mir. Der 14. August ist unser Jahrestag. War unser Jahrestag. An einem 14. August, da haben wir uns kennengelernt. Das ist 5 Jahre her. Robert war bei uns in der Schule. Er hat vor den Schülern über das Militär gesprochen. Das hat er echt gut gemacht. Vor allem konnte er so gut mit den Kindern umgehen. Die mochten ihn auf Anhieb. Und ich auch. Und dann, was ist dann passiert, nachdem Robert aufgelegt hatte? Rob schaute Fabi zwischen die Beine. Was ist das denn für eine Scheiße? Er hatte sich eingeschissen. Ich glaube, jeder von uns hatte die Hoffnung, dass Rob jetzt zur Besinnung kommt. Dass er kapiert, dass er zu weit gegangen ist, dass das Spiel jetzt zu Ende ist. Ja, lasst mal alle sehen, was ihr in der Hose habt. Rob wollte, dass wir unsere Hosen runterlassen. Aber in dem Moment habe ich das nicht kapiert. Ja, du, fang an. Na, mach schon. Also griff ich in meine rechte Hosentasche und holte ein Päckchen Kaugummi hervor, einen Fahrschein, eine Kinokarte und mein Schlüsselbund. Schmeiß rüber. Danke. Das hatte ihn auf eine neue Idee gebracht. Gebt mir alle eure Schlüssel. Meinen kriegst du nicht. Dein Schlüssel? Nein. 10 Sekunden starrte Rob Seider fassungslos an. Er konnte es einfach nicht glauben. Keiner von uns atmete. Hätte Rob uns weiter nur so angestarrt, wären wir wahrscheinlich erstickt. Er holte mit der rechten aus, mit der Hand, in der er die Waffe hielt, und schlug so heftig zu, dass Seider gegen die Wand schleuderte. Seider blutete am Kopf, aber keiner von uns ging zu ihr. Ich wollte ja, aber... Hey, wofür ist der hier? Wohnung. Und der? Fahrrad. Und der? Keller. Und der hier? Damit kommt man aufs Dach. Mein Vater ist der Hauswart. Er darf nicht wissen, dass ich den Schlüssel nachgemacht habe. Und was geht mich das an? Er richtete die Pistole auf uns. Von einem zum anderen. Zuletzt auf Fabi. Na, dann los. Gehen wir. Was sollen wir da? Na, so wie du stinkst, wird uns frische Luft gut tun. Und dann auf dem Dach springt Rob einfach so... Er hat uns mit der Waffe bedroht und mehrere Stunden gefangen gehalten in seiner Wohnung. Es gab für ihn genau 2 Möglichkeiten. Entweder er tötet uns oder er tötet sich. Und als ich das mit dem Schlüssel zum Dach gesagt hatte, muss er sich entschieden haben. Was hast du ihr erzählt? Was hast du ihr erzählt? Nicht alles. Ich auch nicht. Hast du überhaupt mit jemandem darüber gesprochen? Nee. Du? Nee, wie verabredet. Wolltest du mal mit wem? Mit wem denn? Weiß nicht. Deinen Eltern. Spinnst du? Und du? Nee. Nee. Doch, ich wollte mit Zeider. Aber sie ist am anderen Ende der Welt und schweigt. Willst du mit mir darüber reden? Weiß nicht. Okay. Ich habe einen anderen Vorschlag. Sagt ihr auch was? Oder wolltet ihr mich treffen, um zusammen zu schweigen? Bist du noch an der Sache mit meinem Bruder interessiert? Ja. Okay. Ja. Wir konnten nur hintereinander hinaufsteigen. Die Treppe aufs Dach ist sehr schmal. Ja. Zuerst Paul, dann Zaida, Fabi, ich und hinter mir Rob mit der Pistole. Die blaue mit Metalltür aufs Dach ist niedrig. Wir 4 schlüpften durch. Mein Bruder knallte mit dem Kopf gegen den Rahmen. Er presste vor Schmerzen die Augen zusammen, aber ohne einen Laut von sich zu geben. Ich musste lachen, als wäre das ein Witz. Es war keinerlei Verständigung nötig. Ja. Fabi packte Robs rechtes Handgelenk. Zaida trat ihm mit dem Knie in den Bauch und die Waffe fiel zu Boden. Ich tat nichts. Und du? Ich stürzte zur Pistole, riss sie hoch und richtete sie auf Rob. Fabi sagt, ich soll sie ihm geben. Ich wollte nicht. Fabi sagte, sie gehört seinem Vater, also hat er auch ein Recht darauf. Wieso sollte Rob die Pistole von Fabis Vater haben? Der lügt doch. Aber dann sagte Saida, ich soll sie Fabi geben. Wenn du nicht auf Saida gehört hättest und zu streiten angefangen hättest, dann hätte mein Bruder vielleicht auch eine Chance vielleicht gehabt. Vielleicht hätte er eine Chance gehabt. Okay, okay. Ja, und dann hat Fabi die Waffe auf Rob gerichtet. Er sagte kein Wort. Zum ersten Mal sah ich, dass Rob Angst hatte. Beweg dich, Rob! Oh, okay. Weg von der Tür! Hör auf, Fabi. Schnauze! Tu die weg! Niemand rührt sich. Und Rob geht von der Tür weg. Okay. Okay. Ich komme auf dich zu. Es dauerte eine Ewigkeit, bis Rob den ersten Schritt machte. Noch einen Schritt. Noch. Stopp! Und jetzt tauschen wir Plätze. Los! Und dann stand Fabi mit dem Rücken zur Tür und Rob mit dem Rücken zum Abgrund. Und jetzt machte Fabi mit der Pistole in der Hand einen Schritt vorwärts und Rob einen nach hinten. Mann, holt doch wen! Die Polizei! Was ist da mit der Waffe? Mit meinem Vater? Mit dem Schlüssel von Andys Vater? Warte, uns fällt was ein. Dir ist doch noch nie was eingefallen. Und dann hat Paul... Was hat Paul? Ich habe mich zwischen Fabi und Rob gestellt. Mit dem Gesicht zu Fabi, mit dem Rücken zu Rob. Es war, als hätte ich mit meinem fetten Körper die Luft zwischen Fabi und Rob verdrängt. Als hätte er keinen Platz mehr gehabt auf dieser Linie zwischen Fabi und Rob. Das ist aber nur eine von vielen Theorien. Ja. Und als ich mich nach Rob umdrehte, war er weg. Verschwunden. In Luft aufgelöst. Hallo, Saida. Hat ein wenig gedauert, aber ich bin jetzt fertig. Ich war wirklich in allen Wohnungen. Die 172 Bilder als Beweise findest du im Anhang. Deshalb hat das Runterladen der Mail jetzt wahrscheinlich auch ewig gedauert. Ich war auch in der du mit deinen Eltern gewohnt hast. Aber eigentlich wollte ich was anderes erzählen. Ina ist aufgetaucht und Paul und ich haben mir alles erzählt. Seitdem haben meine Albträume aufgehört. Keine einstürzenden Häuser mehr. Keine Schläge mit der Eisenstange mehr. Vielleicht können wir demnächst mal chatten, aber du bist nie on. Was ist los? Meldest du dich deshalb nicht, weil du an das alles nicht mehr erinnert werden willst? Auf die Natur kann man nicht böse sein. Hörspiel von Andreas Jungwirth. Hi Andi, alle Fotos downgeloadet. Nur eines fehlt. Das du von mir gemacht hast, erinnerst du dich? Nur eines fehlt. Du hast es doch gar nicht. Das du von mir gemacht hast. Erinnerst du dich? Du hast es doch gar nicht gelöscht, oder? Schick es mir. Ich erinnere mich gerne an den Nachmittag, als wir das erste Mal zusammen auf dem Dach waren. Es spielten Ina Inka Löwendorf, Rob Daniel Lommatsch, Fabi Max Hegewald, Andi Matti Schmidt-Schaller, Saida Lucy Tiede, Paul Vincent Redetzky. Ton Holger Klimchen, Schnitt Christian Grund, Regieassistenz Dagmar Palowski, Regie Steffen Moratz. Produktion Hessischer Rundfunk mit dem Mitteldeutschen Rundfunk 2019.